Abschnitt 1 aus Marie. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jessie. Marie von Sophie Friederike Meroux. Kapitel 1. Anton Renan hatte es auf mehreren musikalischen Instrumenten zu einer seltenen Fertigkeit gebracht und sich in verschiedenen Gegenden Deutschlands Ruhm erworben. Er war mit großen Ansprüchen in die Welt getreten. Seine Talente schienen ihn dazu berechtigt, aber ein feindseliges Geschick lastete auf ihm, wies seine Ansprüche zurück und zerknickte seine schönsten Hoffnungen. Mit seiner Jugend schwand sein Mut, im Kampf mit seinem Schicksal als Sieger dazustehen. Sein einziges Ziel war Ruhe, und mit den Trümmern eines kleinen Vermögens flüchtete er in die Dunkelheit eines Dörfchens, wo ein kleiner Meierhof ihm Unterhalt und Beschäftigung gab. Bald dünkte es ihm, als sei diese Lage ganz eigen für ihn gemacht. Er kannte keine andere Sorge wie die Beschäftigung des Tages, keinen anderen Wechsel als den der Jahreszeiten, den er mit der ganzen Natur zugleich empfand, keine andere Freude als die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Seine Instrumente hatte er in einen der Winkel seines Hauses verwiesen, wo er sie nur zuweilen mit mitleidigen Lächeln als die Monumente seiner ehemaligen Träume und großen Erwartungen betrachtete. Die Briefe, die er in der ersten Zeit, noch von wenigen Bekannten erhalten, hatte er alle unbeantwortet gelassen und außer einigen wenigen Lieblingsbüchern alle Lektüre ganz aus seinem Leben verbannt. »Was hilft das Lesen?« sagte er zu seinem Nachbar und Freund, dem Prediger des Dorfs, dem einzigen aus höheren Ständen, mit dem er umzugehen pflegte. Eine einzige selbstgemachte Erfahrung wiegt ganz Bände von Gedruckte auf, und eine beschriebene Empfindung kommt mir immer wie ein gemaltes Feuer vor. Es ist eine sonderbare Eigenheit unseres Zeitalters, dass wir unsere Empfindungen so bald als möglich dem Verstand übergeben, sie, indem wir sie aufschreiben, gleichsam von unserem Wesen trennen und nun auf dem Papier als fremdartige Erzeugnisse wieder genießen wollen. Aber es ist gewiss, dass dadurch die Wärme, die uns im wirklichen tätigen Leben beseelt und beseelen soll, viel dabei leidet, und dass wir selbst unserem Herzen seine Nahrung entziehen, um damit in einer fremden Form unseren Verstand oder unsere Eitelkeit zu beköstigen. So hatte er sich selbst von der ganzen übrigen Welt geschieden. Er lebte bloß für die Gegenwart, und nur die Sorge für ein einziges Kind entlockte ihm zuweilen einen ängstlichen, flüchtigen Gedanken an Welt und Zukunft. Marie, seine Tochter, entfaltete sich lieblich im Schatten der Einsamkeit. Das einzige Bestreben ihres Vaters ging dahin, ihre Körper- und Geisteskräfte im Gleichgewicht zu erhalten, ihr in allen Fällen des Lebens eine kühle, schnelle Besonnenheit zu verschaffen, ihr Gemüt für ein tätiges, aber einfaches Leben zu stimmen und womöglich alles Blendwerk der Fantasie und des Gefühls auf ewig von ihr zu entfernen. So verbarg er, als sie älter ward, selbst seine Instrumente, die er jedoch, wie ein verlassener Liebhaber das Bild der Geliebten, immer aufbewahrte und in dem besten Zustande erhielt, mit noch größerer Sorgfalt wie bisher, damit nicht vielleicht durch sie irgendein schlummernder Trieb in ihrem Herzen geweckt werden möchte. Talente, sagte er, geben Ansprüche an die Welt, und mit diesen ist man fast immer unglücklich. Indessen bemerkte er, der nur durch allzu lebhafte eigene Gefühle so misstrauisch gegen fremde Empfindungen war und die Erfahrungen anderer nicht achtete, weil er die seinigen allzu teuer erkauft hatte. Anton bemerkte es nicht, dass er Marien Denken lehrte, indem er ihr bewies, dass Denken schädlich sei, und dass sie fühlen lernte, indem er sie gefühlvoll vor den Gefahren eines fühlbaren Herzens warnte. Doch günstige Umstände übernahmen, was er wohl schwerlich ausgeführt hätte. Gesunde Luft, freie Bewegung, schöne Natur und innerer und äußerer Friede bildeten an Marien und erzogen sie zu einem heitern und mit sich selbst harmonischen Geschöpf. Ihr Leben war ein klarer Bach, über den sich, säuselnd wie blühende Zweige, sanften Ahndungen der Jugend herüberbogen und sich darinnen spiegelten. Bäume, Blumen, Vögel und Lüfte waren die Gespielen ihrer Freude und vertraten die Stelle der Lektüre, des Unterrichts, des geselligen Umgangs. Ihre Fantasie, durch Einsamkeit und Natur geweckt, umflatterte mit leisen Schwingen die Wirklichkeit. Jugendlich froh und leicht, wie sie war, strebte sie, diese immer mehr zu verschönern, und natürlich, dass durch dies Bestreben auch das Gleichgültigste um sie her ein heiteres, idyllisches Ansehen gewann. Doch kamen auch Stunden, wo sie nicht ganz glücklich war. Marie hatte von der Natur jene Zartheit des Gefühls empfangen, die sich gern und leicht zu einer höheren Bildung emporhebt. Und dass kein günstiger Hauch der Umstände diese Blüte entfalten wollte, war der einzige Schmerz, den sie, ohne seinen Grund zu kennen, in gewissen Momenten empfand. Wenn sie auf ihren einsamen Spaziergängen nach der Ferne hinsah, wo ein blaues Gewölk die Welt verschloss, war ihr oft, als rief ein geheimer Zug sie dahin. Das Spiel des Lebens und des Herzens rauschte wie eine ferne Musik vor ihrer Seele vorüber, und eine dunkle Ahnung von den Entwicklungen und Äußerungen der Gefühle, die sie jetzt noch ungeübt und unzerteilt in sich verschloss, ergriff ihr innerstes Wesen. Marie war 17 Jahre alt geworden, und alle Einwohner des Dorfs bekannten einmütig, sie sei die Krone aller schönen Mädchen ihres Orts, für sie die Welt. An einem lauen Abend ging sie mit ihrem Vater durch die wogenden Kornfelder, wo sie nach vollbrachter Arbeit den Lohn ihres Fleißes in froher Ansicht des reifenden Segens genossen und heiter der nächtlichen Ruhe entgegenträumten, als ein ängstliches Rufen ihre Aufmerksamkeit erregte und sie bald darauf ein paar scheu gewordene Pferde mit dem Vorderteil eines Wagens quer durch das Feld laufen sahen. Sie eilten nach der Stelle hin, woher sie hatten kommen sehen, und fanden nicht weit davon mit den Trümmern eines Wagens einen jungen Mann um ein Frauenzimmer ängstlich beschäftigt. Mitleidig traten sie näher und boten teilnehmend ihre Hilfe an, die auch mit Freuden angenommen ward. Die Dame hatte sich beim Umwerfen den Arm stark beschädigt und einige leichte Wunden am Kopf und schien viel zu leiden. Sie brachten sie so sanft als möglich nach Antons Haus, wo die heilsamen Umschläge, die er anordnete, und Mariens sorgsame Pflege ihre Schmerzen weit linderten. Antonie von Lauben, so nannte sich die Fremde, reiste aus der Stadt nach einem noch ziemlich fern gelegenen Landgut hin, das eine ihr bekannte Familie bewohnte. Sie wäre gern so bald als möglich weitergereist, ja, aber ihr Wagen nicht so geschwind wiederhergestellt werden konnte und ihr Bedienter noch stärker als sie beschädigt worden war, da sie sich genötigt, noch einige Tage bei ihren freundlichen Wirten zu verweilen. Antonie zeigte in ihrem Ansehen, ihrer Kleidung und ihrem Betragen alle Reize der höheren Stände. Eine schöne hohe Gestalt, ein liebliches Kolorit und ein leichtes, gebildetes Wesen machten sie in hohem Grade liebenswürdig. Ihre Erscheinung versetzte Marien ganz außer sich selbst. Sie konnte sich an Antonien nicht satt sehen. Ihre Gestalt, ihr Ton, ihr Betragen erweckten ganz neue Bilder in ihr. Es war das erste gebildete Wesen, das sich auf ihrem Wege fand, und sie zweifelte nicht, dass es das Vollkommenste sei, was sich denken ließ. Antonie begegnete ihr mit bezaubernder Huld. Mariens Unerfahrenheit, ihre Offenheit, ihre Wünsche verbreiteten ein freundliches Licht auf ihre eigenen Vorzüge, und das angenehme Gefühl von Überlegenheit trug nicht wenig dazu bei, sie recht herzlich für Marien einzunehmen. Marie hing an jedem ihrer Blicke. Die Kenntnisse, welche Antonie im Gespräch zeigte, die Gemälde aus der Welt, womit sie sie unterhielt, die Sicherheit, mit der sie von vielem sprach, was sie selbst kaum verworren zu denken wagte, alles schien ihr unerreichbar und doch so leicht. Ganz andere Eindrücke, ganz andere Rührungen bewegten indes das Herz des alten Renard. Ein längeres Beisammensein hatte auch die Verhältnisse des jungen Mannes näher enthüllt, und er stellte sich als ein junger Virtuose dar, der als ein älterer Bekannter des Fräuleins teils zu ihrer Bedeckung mitgereist war, teils um durch seine Kunst die adlige Familie, wohin sie reisten, zu unterhalten. Brandem, so nannte er sich, hatte ein bedeutendes, scharf gezeichnetes Gesicht. Er war mehr interessant als liebenswürdig, mehr für das Herz als für die Fantasie. Er zeigte Künstlerwärme und Künstlerstolz in seinem etwas düstern Blick und Begeisterung und drückende Kälte in seinem Gespräch, je nachdem eine der verwandten Seiten in seiner Brust, die eben nicht allzu flach lagen, berührt worden war. Menschen dieser Art wirken durch die ersten Eindrücke mehr auf die Menschenkenner als auf junge, bewegliche Herzen, die den schönen Schein mehr achten als alles andere und erst durch Spiele zu einer würdigen Beschäftigung geweiht sein wollen. Auch hatte es Marien Aufmerksamkeit im geringsten nicht erregt, so sehr die dagegen die seinige gespannt hatte. Ihre Jugend, ihre Anmut, ihre gänzliche Unbefangenheit erquickten ihn wie der Anblick eines schönen, ganz rein gestimmten Instruments, worauf der Künstler die süßesten Harmonien seiner eigenen Seele verschönert wieder zu vernehmen hofft. Anton fühlte sein Herz, das seit langer Zeit gegen alle fremde Eindrücke verschlossen geblieben war, auf eine wunderbare Weise eröffnet und erwärmt. Das Bild seiner eigenen Jugend mit allen ihren fröhlichen Hoffnungen und Ansichten trat wie ein Rosengewölke vor seiner Seele und zog ihn mit süßer Gewalt an die Brust des jungen Künstlers hin. Bald waren die Berührungspunkte gefunden, die Verwandten, Ideen begegneten sich und der Strom der Sympathie wallte frei durch die geöffneten Herzen. Anton, der bis jetzt, vielleicht nur aus Mangel der Gelegenheit, sein Misstrauen so hartnäckig behauptet hatte, glaubte in dem bestimmten, düstern Blick, dem ernsten, gesetzten Wesen seines jungen Geistes, hinlängliche Rechtfertigung für seine Offenheit zu finden. Und als dieser bei dem gehabten Unfall nichts so sehr beklagte, als den Verlust einer schönen Viole d'Amour, die durch das Umwerfen des Wagens zerbrochen war, konnte er sich in der Freude seines Herzens nicht enthalten, nach einigen kleinen Bedenklichkeiten zu der geheimnisvollen Kiste zu gehen und aus seinem versteckten Schatze ein ähnliches Instrument hervorzuholen. Brandem war entzückt und spielte schöner als je, so dass er beinahe seinen eigenen Beifall errang. Das seltenste und liebste, was ihm begegnen konnte. Als er geendigt hatte, fragte er Antonien, ob sie ein Duett mit ihm singen wollte. Sie willigte ein, und beide sangen mit schönen, biegsamen Stimmen und reinem, gefälligen Ausdrucke mehrere Duetts von Mozart und anderen vortrefflichen Meistern. Marie war in eine andere Welt versetzt. Diese ersten harmonievollen Töne durchschauerten ihre Seele mit wunderbaren, nie gefühlten Anklängen, und die ersten Strahlen der Kunst weckten mit süßer Gewalt ihren schlummernden Bildungstrieb. Sie war wohl noch nie so unruhig und nie so glücklich gewesen als jetzt, und selbst Antoniens Gestalt ging mit allem ihrem bewunderten Liebreiz in diesen allmächtigen Taumel von neuen großen Gefühlen und Ahnungen unter. Indessen waren bei Antonien alle Hindernisse, ihre Reise fortzusetzen, gehoben, und Marie musste sich von ihrer neuen Bekanntschaft unter Strömen von Tränen verlassen sehen. Antonie glaubte, die ihre erwiesene Gefälligkeiten nicht besser belohnen zu können, als wenn sie mit der ihren eigenen Anmut den alten Renard ersuchte, ihr, wenn sie in die Stadt zurückgekehrt sein würde, seine Tochter auf einige Zeit zu überlassen. Anton versprach es, weil er unnötige Erklärungen hasste. Aber es fiel ihm nicht ein, es halten zu wollen. Der junge Künstler sagte ihm ein bedeutendes und zärtliches Lebewohl und begnügte sich, Marien durch ein paar ausdrucksvolle Blicke, deren Sinn sie nicht verstand, seine Gefühle zu gestehen. Marie fühlte sich nach dieser Trennung in den sonderbarsten Zustand versetzt. Sie war so beschäftigt und doch so leer. Alles um sie her war Gesang und Melodie. Aber nur schwermütige Töne, wie die Stimmung ihres Herzens sie angab, atmeten durch die Natur. Das Bild der großen Welt waren ihrer Fantasie mit der gehörten Musik wunderbar verschmolzen und verknüpft. Auf ihren einsamen Spaziergängen im Buchenwäldchen und durch die Saatfelder schwebte jetzt ihr bildender Sinn nicht mehr mit zahmen Flug um die einförmigen Szenen der Gegenwart. Wie ein dem Käfig entflohener Vogel war er unaufhaltbar in die Ferne geflogen und suchte sich mit unermüdeter Emsigkeit die Nahrung, die sein Instinkt ihm anzuweisen schien. Ihre gewohnten Beschäftigungen befriedigten sie nicht mehr, und leicht hätte sie sich damals einem Unmut hingeben können, der über ihr ganzes künftiges Leben vielleicht ein trübes Kolorit gehaucht haben würde, wenn nicht die Hoffnung der jugendholde Begleiterin sich ihrer angenommen und in dem Nebel des künftigen fröhliche Gestalten hingezeichnet hätte. Ihre liebste Ansicht war freilich, dass ihr Vater Antoniens Verlangen wohl noch nachgeben und die erwünschte Reise bewilligen möchte. Aber außer dieser hatte sie auch noch eine andere, nähere, die sie bei dem ersten günstigen Augenblick zu benutzen dachte. Anton hatte damals, als er seinem jungen Freund das Instrument geholt, in der freudigen Verwirrung seines Herzens nicht daran gedacht, das Dasein dieser verborgenen Schätze vor den Augen seiner Tochter so sorgfältig wie bisher zu verbergen. Marie hatte alles gesehen, sich alles genau gemerkt, und als ihr Vater ihr nachher keine befriedigende Auskunft darüber geben wollte, bei sich beschlossen, sich eigenmächtig in den Besitz dieses Geheimnisses zu setzen. Der erste Tag, wo Anton durch seine Geschäfte vom Haus entfernt gehalten wurde, ward dazu benutzt. Alles glückte, und Marie flüchtete mit einer da gefundenen Laute in ein dichtes, nicht fern gelegenes Gehölz, wo sie ahnungsvoll unbekannte selige Genüsse zu finden hoffte. Hier suchte sie sich eine der romantischsten, einsamsten Stellen der Gegend aus. An dem hohen, etwas steilen Ufer eines lebendigen, klaren Gewässers streckte sich sanft ein kleiner, bemooster Hügel hin, den eine Gruppe von dunklen Bäumen umgab und vor neugierigen Blicken wie vor Sonnenstrahlen verbarg. Ein dichtes Gebüsch begrenzte an der einen Seite den schnell gewandten Fluss und eine weite Aussicht auf der anderen verstattete der Einbildungskraft das freiste Spiel. Der Fluss strömte heiter, als eilte er den Umarmungen einer Geliebten entgegen dem Ufer zu, aber spröde, gefühllose Klippen stießen ihn zurück und zürnend, mit sanftem Geräusch, wallte er seitwärts. Hier war es, wo sich Marie verbarg, wo ihre Finger zum ersten Male die Saiten durchirrten und mit ungewissen Versuchen jene Geliebten ihr stets gegenwärtigen Töne nachzubilden strebten. Nach einiger Bemühung gelang es ihr, eine unvollkommene Ähnlichkeit hervorzubringen, und sie vermählte bald die ungewissen Akzente ihrer biegsamen Stimme mit den Tönen der Laute. Welche Wollust, welcher nie beschriebene Genuss lag in diesen Momenten. Das erwachte, zum ersten Mal sich übende Talent ahndete mit süßem Schauer sein eigenes Dasein. Seine kindliche Unerfahrenheit verbarg ihm die Grenzen der Kunst, es betrat mit schönem Schritt den Weg ins Unendliche. Marie war nun glücklicher, obgleich nicht so zufrieden mehr wie vormals. Eine neue Welt blühte um sie her auf, aber eine Welt voll Erinnerung, Sehnsucht, Verlangen und Wehmut. Alle ihre einsamen Stunden widmete sie nun den Versuchen, die sie mehr und mehr in das Feenland der Harmonie und der Gefühle hineinzauberten, bis endlich, da ihre Fortschritte merklicher wurden, sie ihre glücklichen Gefühle nicht mehr allein zu genießen vermochte. Sie beschloss, ihrem Vater ihre Schuld und ihre Freuden mitzuteilen und stellte sich, als er an einem schönen Herbstabend von seiner Arbeit ruhend in der noch dicht belaubten Buchenlaube seines Gärtchens saß, in einiger Entfernung hinter dieselbe, wo sie mit bebender Hand und lieblicher, aber bewegter Stimme ihre gesungene Melodie vorzutragen begann. Antons Überraschung übersteigt allen Ausdruck. Er eilte, sich durch seine Augen zu belehren, ob sein Gehör ihn täusche, aber nicht. Und als er Marien mit schüchternem, aber sanft berauschtem Blick und milder Errötung in ihrem Arm die Laute sah, überflogen ihn seltsame Regungen. Er wollte zürnen. Aber wie hätte ihn der Anblick seines einzigen, geliebten Kindes, von dessen süßen Lippen Töne in seine Brust geströmt waren, die die schönsten Bilder derselben lösten, nicht besänftigen, nicht entzücken sollen? Nein, es war vergebens. Der unwiderstehliche Zauber der Harmonie und der Erinnerung zerbrach die Rinde, die sein Herz umschloss. Ihr Talent war unverkennbar. Und wie hätte er dem Göttlichen, das sich unter seinen Schutz begab, nicht freien Aufwuchs verstatten sollen. Er selbst lehrte nun Marien, ihre natürlich harmonische Stimme in reinen Akzenten zu ergießen, um mit ihren Melodien die Forderungen der Kunst zu befriedigen. Mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Lust betrat Marie die angewiesene Bahn. Wie süß kürzten sie ihrem Vater dann die arbeitslosen, der Ruhe geweihten Stunden. In welcher lieblichen Gestalt sah er seine erste Jugend mit ihren Ahndungen in dem geliebten Kinde ihm wieder erscheinen. Eine freundliche Sonne war aus dem trüben Gewölk seines Lebens hervorgebrochen und bestreute mit himmlischen Farben den Abendhimmel seiner Tage. Was er bisher so sorgfältig geflohen, ward ihm Quell der schönsten Genüsse. So war der Winter beinahe vorüber. Und Marie glaubte, die geliebte Hoffnung zu Antonien zu reisen ganz aus ihrem Herzen verweisen zu müssen, als an einem Morgen, da sie allein eine Unterweisung ihres Vaters wiederholte, Brandem zu ihr hereintrat. Der Gedanke, welche Nachricht ihr sein Anblick verkündigte, flog pfeilschnell durch ihr Herz und durchglühte sie mit freudigem Erschrecken. Brandem hatte sie nie so reizend gesehen. Er bemerkte mit Erstaunen die Laute in ihrem Arm und bat sie, nach einer kurzen Erläuterung, ihn eine Probe ihrer Geschicklichkeit hören zu lassen. Sie tat es mit anspruchsloser Gefälligkeit, und Brandem fühlte, wie der Entschluss, mit dem er gekommen war, mit jedem Augenblicke der Lebhaftigkeit und Stärke zunahm. Anton war nun herbeigekommen und freute sich des willkommenen Besuchs, über dessen Endzweck sich übrigens Marie nicht betrogen hatte. Der junge Künstler hatte von Antonien, bei welcher er Mariens Andenken auf mancherlei Art immer lebendig zu erhalten gewusst hatte, wirklich den Auftrag, Marien zu ihr in die Stadt zu begleiten, und ein artiger Brief von ihr erinnerte Anton an seine dazu gegebene Einwilligung. Anton lächelte, als er dies las, und trug kein Bedenken, da Marien eben einige häusliche Geschäfte entfernt hielten, Brandem seine vollkommenste Abneigung gegen diesen Vorschlag zu erklären und wie er entschlossen sei, seine Tochter fern von dem Geräusche der Welt an die stille Sphäre eines einfachen, unbekannten Lebens zu gewöhnen und festzuhalten. Brandems Blick erheiterte sich, und mit schöner Rührung sagte er, »Ich habe nichts, teurer Mann, was meinen Worten Beglaubigung und Nachdruck geben kann, als den Glauben an mich selbst und das Vertrauen auf Ihre Menschenkenntnis. Aber beides ist so stark, dass ich fest hoffe, Sie betrachten mich schon jetzt als einen Menschen, der nach vieljährigem Umgang ebenso bleibt, wie er sich von dem ersten Augenblick angab. Ihre Tochter hat einen unauslöschlich tiefen Eindruck auf mich gemacht. Mariens natürliche Güte, ihre hohe Unverdorbenheit bei so viel Anmut und Reizen war mir eine Erscheinung, die in der Wirklichkeit zu finden ich kaum zu hoffen wagte und die ich außer ihr gewiss nicht finden werde. Wäre es möglich, dass Marie ewig in ihrer Einsamkeit und von aller Bekanntschaft mit der Welt entfernt bleiben und dass ihr tätiges Gemüt und ihre Talente dennoch die Wirksamkeit und die Ausbildung erhalten könnten, die sie fordern, so würde ihr Plan untadelhaft sein. Aber wie ist dies möglich? Und wie können Sie auf der anderen Seite dafür stehen, dass nicht ungünstige äußere Umstände Ihr Kind einst unvorbereitet in die Welt werfen? Machen Sie jetzt von der Gelegenheit, die Marien mit Menschen mancherlei Art in Verhältnisse bringen wird, Gebrauch und vertrauen Sie mir die Sorge für Ihr Schicksal. Wie Ihr schützender Genius will ich Sie umgeben und mit sorgsamer Liebe über Sie wachen. Ich habe nicht Eitelkeit genug, um zu glauben, dass sie jetzt günstig für mich fühlt und wage es kaum, die schöne Hoffnung ihrer Liebe, die mich ganz glücklich machen würde, in mir zu nähren. Es wäre ungerecht und grausam, die freie Entwicklung dieses schönen Gemüts im geringsten beschränken zu wollen. Mögen ihre Gefühle alle sich in ihrer vollen Freiheit entfalten und die schöne Blüte ihres heitern, fantasievollen Geistes nie unter der Bedrückung einer fremden Vernunft untergehen. Ihr zarter Sinn wird sie immer auf der Bahn der wahren Schicklichkeit festhalten, und wie auch ihr Herz entscheidet, so wird die Sorge für den innern und äußern Frieden ihres Lebens ewig meine liebste Sorge bleiben. Der Moment wird nie kommen, der meine innigste, eigennützigste Liebe von diesem holden Geschöpfe losreißen wird. Die schöne Röte der Wahrheit überflog bei diesem Worte Brandems Züge. Indes das Feuer seiner Gefühle und seine immer steigende Rührung sich sympathisch dem Vaterherzen mitgeteilt hatten. »Nun wohl«, sagte Anton mit herzlichem Ausdruck und sanft bewegtem Blick, »ich vertraue Ihnen mein Kind an, aber bedenken Sie, das ist das einzige Glück eines zärtlichen Vaters, die letzte Freude eines verlassenen Herzens ist.« Noch mancherlei Bedenklichkeiten kamen zur Sprache, aber das Resultat des Gesprächs blieb, dass Marie die Reise zu Antonien unternehmen sollte. Kaum erfuhr sie, was über sie beschlossen war, als ein Schauer von ganz anderer Art als bei Brandems Eintritt ihr Inneres durchrann. Jetzt, da sie ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt sah, da ihre verlangende Fantasie sich durch die nahe Befriedigung zum Schweigen gebracht fühlte, war es natürlich, dass die Vorstellung, ihren Vater und ihr Dörfchen zu verlassen, lebhafter und beunruhigender hervortrat. Manches drängte sich jetzt vor ihrer Einbildungskraft, worüber sie bisher leichtsinnig hinweggesehen hatte. Manches heimliche, romantische Plätzchen, manche stille, zufriedene Stunde, manche einfache, ruhige Genuss erhielt jetzt ein Gewicht auf der Waage des Gefühls, das sie nicht geahnt hatte. Von Gefahren, die ihrer Ruhe drohen, Kränkungen, die ihrer Eigenliebe widerfahren, Eindrücken, die ihr Herz verletzen könnten, hatte sie keine deutliche Vorstellung. Und wenn ja die Erinnerung an manches, was sie durch Antonien oder ihren Vater vom Leben in der Welt erfahren, ihr eine dunkle Ahndung davon gaben, so dünkte es ihr etwas Leichtes, sie zu vermeiden oder ihnen mit Kaltsinn zu begegnen. Der zur Abreise bestimmte Morgen erschien. Anton sagte dem geliebten Kinde wenig, aber bedeutungsvolle Worte, die das Bild des scheidenden Vaters auf ewig mit stiller Glorie in ihrer Seele feststellten. Je weniger er von ihr forderte, desto mehr versprach ihr Herz, ihm zu halten. Ein banges, beklommenes Gefühl, das ein festes Vertrauen auf Brandem und sein einmal gefasster Entschluss nicht zerstreuen konnten, lag wie ein dunkles Gewölk auf Antons Seele und umzog auch Mariens heiteres Gemüt. Ängstlich und stumm hing sie am Hals ihres Vaters. Zögernd stieg sie in den Wagen, der flüchtig mit ihr dahinrollte. Aber indem das bekannte Dörfchen mit seinen düsteren Kirchturm und ruhigen Hütten vor ihren Blicken verschwand und eine neue Welt allenthalben wie aus nichts hervorsprang, da zerteilten sich die Wolken, die Träne versiegte auf der erheiterten Wange, der freundliche Gedanke des Wiedersehens erheiterte den Blick des scheidenden Vaters und die Vorstellung dessen, was dazwischen lag, durchschauerte ihr Herz mit freudiger Erwartung. Je weiter sie kamen, je mehr erheiterte sich ihr Sinn. Es war ein heller, freundlicher Wintertag. Ein sanfter Silberglanz schwebte über der Gegend, und die mit dem reinsten Kristall übergossen, schimmerten Bäume und Pflanzen aus dem zarten Nebeldunst hervor. Marie hatte die Welt noch nie so schön und sich selbst noch nie so gern in dieser schönen Welt gesehen als jetzt. Ein heiteres Licht goss sich aus ihrem Herzen über alle Gegenstände hin, und mit der liebenswürdigsten Zuversicht, die Unerfahrenheit und glückliches Naturell nur verleihen können, ging sie der Welt entgegen, die in jeder Rücksicht neu für sie war. Ihr Begleiter bot alles auf, um die Unterhaltung für sie so angenehm und nützlich als möglich zu machen. Er unterhielt sie mit der Schilderung verschiedener der Personen, die sie kennenlernen sollte, und fing schon hier an, ganz neue Ansichten und Begriffe in ihr zu entwickeln. Marie schenkte ihm eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Durch das sichtbare, seltene Zutrauen ihres Vaters und durch die Art, wie er sich immer über ihr geäußert hatte, war schon längst eine tiefe Achtung und eine große Meinung von seinem Werte in ihr entstanden, und dieser Tag begründete das schönste Gefühl eines kindlichen, festen Vertrauens zu Brandem in ihr. Als sie ihm diese Stimmung mit der rührendsten Unbefangenheit und fröhlicher Wahrheit darstellte, dadurch wallte ein seliges Gefühl seine Brust, und schon schwebte ein glühendes Bekenntnis seiner eigenen Empfindungen auf seine Lippen. Aber seinen Grundsätzen getreu hielt er sich zurück und sagte so wenig gespannt, als sie möglich war: »Betrachten Sie mich immer als Ihren wärmsten Freund, teure Marie. Gewähren Sie mir die süße Genugtuung, dass Ihr Herz in allen Fällen diese schöne Offenheit gegen mich erhält, die es im Umgang mit der Welt so oft verleugnen wird und muss. Dies Einzige versprechen Sie mir, und ich bin glücklich.« Marie gab ihm freundlich ihre Hand und heftete einen so hellen, sichern, wohlwollenden Blick auf ihn, dass er fest überzeugt war, in dieser Seele könne nie Verstellung gegen ihn wohnen. Er küsste die geliebte Hand und tauchte sanft einen glücklichen, glühenden Seufzer über sie hin. Es war ziemlich spät, als sie in ... ankamen. Die erleuchteten hohen Häuser, das Getümmel auf den Straßen, alles setzte Marien in Erstaunen. Munte Musik eines Tamburins zog durch die Straßen und hielt bald vor diesem, bald vor jenem Hause still. Die Töne hüpften in ihr Herz. Es war ihr, als täte sie mit einmal einen Blick in das bunte Gewühl der Welt hinein, und alles war so golden, so begehrungswert. Sie war voll Unruhe und wusste nicht warum. Bald gelangten sie an Antoniens Haus, die sie mit vieler Huld empfing und in einige erleuchtete, zierliche Zimmer hineinführte. Freundliche Gespräche und Scherze erfüllten die ersten Momente des Wiedersehens. Mariens Bild würde vielleicht schon längst in Antoniens Andenken erloschen sein, wenn es nicht mit so unauslöschlichen Zügen vor Brandems Seele gestanden hätte. Dieser hatte Gelegenheit gehabt, dem Fräulein, der ja Unterricht im Singen gab, wichtige Dienste zu leisten. Er war im Besitz eines sie unmittelbar angehenden Geheimnisses. Und Antonie bemerkte kaum seine Neigung für Marien, als sie mit Freuden diese Gelegenheit ergriff, ihn auf eine feine Art zu verbinden. Auf der anderen Seite sehnte sie sich schon längst, ein gefälliges Wesen um sich zu haben, das sie zu erheitern und ihr ihren eigenen Wert fühlbarer zu machen verstünde, wenn fehlgeschlagene Hoffnung und gekränkte Eigenliebe sie hier und da verstimmt hatten, und beides glaubte sie von Marien mit Sicherheit erwarten zu können. Ihr Empfang musste daher so zärtlich sein, als diese beiden Rücksichten nur immer bewirken konnten. Marie hatte kaum ein wenig ausgeruht, als Antonie ihr vorschlug, noch diesen Abend den Maskenball zu besuchen. Sie versprach sich von dem Eindruck, den dies glänzende, abenteuerliche Spiel auf Mariens machen würde, zu viel Vergnügen, als dass sie es auf ein andermal hätte aufschieben können. Mit gefälliger Zudringlichkeit nötigte sie ihre verwirrte Freundin, sich einen von ihren Anzügen zu wählen, und Bescheidenheit leitete diese in der Wahl desselben. Ein weiter schwarzer Schleier bedeckte einen Teil ihrer starken blonden Locken, und ihre helle, freundliche Stirne glänzte daraus wie der Vollmond aus einem dunklen Gewölke hervor. Ein einfaches Gewand von derselben Farbe umfloss in leichten Falten ihre schlanke Gestalt und erhob ihr reines, zartes Kolorit. Sie war sehr reizend, ohne auffallend zu sein. Ihre dunklen Augen, ihre Wangen glänzten vor Erwartung und unbekannter Sehnsucht. Das alles schien ihr ein Traum. Aber der Traum war so süß, und sie wünschte, dass er nie, nie enden möchte. Auch Antonia hatte diesmal einen einfachen Anzug gewählt, weil sie unerkannt bleiben wollte. Jetzt banden sie ihre Masken vor und fuhren hin. Andem, der gegen sie bedauert hatte, dass er heute nicht den Maskenball besuchen könne, folgte ihnen bald in ganz unkenntlicher Tracht. In welche seltsame, unbeschreibliche Verwirrung geriet das junge Herz beim Eintritt in den gefüllten Saal. Ihre Fantasie umgaukelte das bunte Gewühl mit den wunderlichsten Spielen, und unfähig, ihr Trug von Wahrheit zu unterscheiden, legte sie eine Bedeutung hinein, die nur der Unerfahrenheit verziehen werden kann. Sie bemerkte bloß, dass auch sie bemerkt werden könnte, fiel ihr mit keinem Gedanken ein. Auch war ihre Kleidung zu einfach, als dass sie unter den vielen glänzenden, schönen Gestalten hätte auffallen können. Ihre Eitelkeit blieb ungeweckt, doch ihr Gefühl sollte desto stärker erwachen. Antonia war einige Stunden lang Arm in Arm mit ihr im Saal herumgestrichen und fing allmählich an, das Inkognito, welches ihr anfänglich sehr lustig vorgekommen war, herzlich langweilig zu finden. Sie gab sich daher einigen von ihren Bekannten zu erkennen, und da sie Lust bekam, in den Reihen mitzutanzen, empfahl sie Marien indes der Sorgfalt eines jungen Mannes, der sich eben in ihrer Nähe befand. Sie flüsterte diesem noch ein paar Worte ins Ohr, nannte Marien den Namen Seeberg und verließ diese so schnell, wie sie oft ihren Einfällen zu folgen pflegte. Der junge Mann vollzog seinen Auftrag mit einem leichten und angenehmen Wesen und setzte sich mit Marien in eine Ecke des Saals, wo sie die bunte, lebendige Masse freier und ungestörter beobachten konnte. Es ward ihm nicht schwer, mit Marien ein leichtes, munteres Gespräch anzuknüpfen und die kleine Verwirrung, worin sie sich anfangs befand, zu zerstreuen. Er wusste ihr Gelegenheit zu geben, manchen guten Einfall mit der ihr eigenen reizenden Naivität vorzutragen und mit der angenehmsten Schüchternheit, die einen natürlich hellen, aber wenig geübten Verstand nur immer begleiten mag, manches treffende Urteil zu fällen. Seeberg hörte ihrer kunstlos wohltönenden Sprache mit einem Gefühle zu, der sanften Rührungen ähnlich, womit uns in der Jugend eine zum ersten Mal gelesene Idylle von Gessen erfüllt. Von Jugend, Freude und Musik gespannt, gewann Mariens liebliche Gestalt vor seinen Augen immer mehr an stiller Glorie und schmückte sich mit allen den Reizen, die er sich oft, vereint als ein Ideal weiblicher Liebenswürdigkeit, geträumt hatte. So viel tiefe Herzlichkeit der Empfindung, so viel jugendliche Regsamkeit der Fantasie, so viel Scharfsinn bei dem kindlichsten Zutrauen durch einen so reizenden Mund, ein paar so ungewöhnlich schöne Augen, ohne die mindeste Anmaßung ausgedrückt zu sehen. Wie hätte ihn diese Erscheinung nicht befremden und anziehen sollen? Auf der anderen Seite hatte Marie nie ein größeres Vergnügen empfunden als in diesen Augenblicken. Der feine, gebildete Ton ihres Gesellschafters, sein schönes, einnehmendes Äußere, der romantische Duft, womit er seine Empfindungen, selbst empfunden oder nicht, zu überhauchen wusste, erweckte in ihrem Herzen eine nie gefühlte, unendlich süße Rührung, die bald in ihrem ganzen Wesen sichtbar ward, ohne dass sie daran dachte, sie zeigen oder verbergen zu wollen. Unvermerkt hatte sich ihr Gespräch von manchen interessanten Gegenständen auch auf Liebe gelenkt, und Marie ward unruhiger. »Liebe«, sagte sie mit schüchternem, aber unendlich süßem Blick und Ton. »Ich weiß nicht, warum ich erschrecke, wenn ich das Wort von ihren Lippen höre.« Seeberg, der das Schmeichelnde dieser Äußerung fühlte, küsste ihr mit Zärtlichkeit die Hand, und Marie, von Neuheit, Lust und der Gewalt der jungen Neigung ergriffen und berauscht, tat in diesem trunkenen Moment, was ihr Herz ihr eingab, und drückte dem jungen, liebenswürdigen Schwärmer, als er sich aufrichtete, einen leichten, ätherischen Kuss auf seine Lippen. Seeberg sah sie befremdet an, und seine Weltkenntnis rief auf Momente einige Zweifel in sein Herz. Aber die Unschuld, die er in ihrem Auge fand, die holde Verwirrung über das, was sie getan und nicht zu bereuen vermochte, die Planlosigkeit ihres ganzen Wesens, alles dies widerlegte sie und erfüllte sein Herz mit Entzücken. Seine frühen Jugendträume, seine geliebtesten, gespanntesten Bilder kehrten auf den Flügeln der Einbildungskraft zu ihm zurück. »Wäre es möglich«, rief er mit verklärtem Blick und unbeschreiblicher Innigkeit, Führt die Liebe mir jetzt das Ideal entgegen, wonach mein Herz längst mit unendlicher Sehnsucht verlangte? Marie glaubte nie etwas Lieblicheres gehört zu haben. Eine neue, süße Bewegung lockte zärtliche Tränen in ihre Augen, und sie erstaunte bei sich selbst, über etwas weinen zu müssen, was sie doch mit so unendlichem Entzücken erfüllte. Beide fühlten einige Momente lang die schönen, nie beschriebenen Regungen einer jungen, wechselseitigen Neigung, als Antonia auf einmal vor ihnen stand und sie mit einer leichten Entschuldigung über ihr langes Wegbleiben wieder in die Wirklichkeit herabzog. Sie dankte dem jungen Manne mit einem vertraulichen Wesen für seine Sorgfalt und bat Marien, da sie herzlich müde sei, sogleich mit ihr wegzufahren. Sie taten es. Antonia war übellaunig, schlummerte im Fahren und ging in ihr Zimmer, sobald sie ausgestiegen waren. Marie blieb allein und überließ sich ganz den lieblichen Träumen der ersten Liebe und des erwachten Herzens, ohne über ihren Zustand, mit dem sie noch ganz eins war, weiter nachzudenken. Sie erwachte mit dem geliebten Bild und kannte kein größeres Glück und keinen anderen Wunsch, als ihn wiederzusehen. Da sie indes zur Erfüllung desselben durchaus nichts beitragen konnte, so zogen auch andere Gegenstände bald ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaute verwunderungsvoll die langen Straßen hinab, und so sehr sie das, für sie, neue Schauspiel der städtischen Tätigkeit unterhielt, so vermisste sie doch die gewohnte, reine Winterluft, die hier in dumpfen Nebeln erstickte. Als sie endlich, dieser Unterhaltung müde, mit Gesang und Spiel die Stunden zu kürzen begann, öffnete sich die Türe ihres Zimmers, und die holde Erscheinung von gestern trat an Antoniens Hand, jugendlich schön, zu ihr herein. Aber wie seltsam gemischt war ihre Lage, da Antonia mit heiterm, scherzendem Ton den Herrn vom Seeberg als ihren künftigen Gemahl vorstellte. Sie warf einen unruhigen, fragenden Blick auf Seeberg, der sich ihr mit einer angenehmen Leichtigkeit näherte und sich zu ihrer Bekanntschaft Glück wünschte. Seine gleichmütige Fassung gab ihr einen großen Teil ihrer Unbefangenheit zurück, aber dennoch blieb in ihrer Brust etwas ihr selbst Unerklärliches zurück, das auf ein Missverhältnis zwischen ihren innern und äußern Verhältnissen hinzudeuten schien. Ihr sehnlichster Wunsch war jetzt mit Brandem hierüber zu sprechen, und mit der größten Ungeduld sah sie der Stunde, wo ihr zu kommen versprochen hatte, entgegen. Er kam zur bestimmten Zeit. Marie blieb mit ihm allein, und ihre ganze Seele ergoß sich nun in vertrautem Gespräch. Mit der größten Genauigkeit schilderte sie ihm alles, was seit gestern in ihr vorgegangen, alles, was sie gehört, gesehen, getan hätte. Brandem, der in seiner Verhüllung sie keinen Augenblick verlassen, sie aufs Schärfste beobachtet hatte, war von diesem ersten Beweis ihres unbegrenzten Vertrauens, so schmerzlich es ihm auch in anderer Hinsicht war, angenehm gerührt. Er konnte sich über die Natur ihrer Empfindungen nicht täuschen, aber da er die Welt kannte, glaubte er, seinen übrigen Erfahrungen gemäß, eine so schnell gefasste, flüchtige Reizung werde bald wieder endigen, und hatte Seelenstärke genug, seiner Geliebten dies erste freie Spiel der Empfindung großmütig zu gönnen und ihrem Glück seine Ruhe, wenigstens für die Gegenwart, aufzuopfern. Er begnügte sich also, ihr über Seebergs Charakter einige der Wahrheit gemäße Bemerkungen zu machen, bestätigte, dass er mit Antonien so gut wie verlobt sei, dass beide Familien diese Heirat billigten und wünschten, und überließ nun ihrer eigenen Vernunft die Entscheidung, wie sie sich hierbei zu benehmen habe. Seeberg war ein schön gebildeter junger Mann, der mit seinem leichten, gefälligen Äußern viel Reizbarkeit des Gefühls, Kenntnisse mancherlei Art und einen fein gebildeten Geschmack vereinte. Verschiedene Eindrücke, die er in den früheren Jahren seines Lebens empfangen, hatten seinen Ideen von Liebe, Glück und Verhältnissen einen romantischen Anstrich gegeben, die mit seinen nachherigen Erfahrungen und der Sphäre der großen Welt, worin er lebte, oft einen seltsamen Kontrast bildeten. Er war noch in dem Alter, wo es nicht unmöglich scheint, so manchen süßen Jugendtraum in Erfüllung gehen zu sehen, und einmal gestimmt, in allem Bedeutung zu suchen, trug er seine gespannte Empfindungsweise nicht selten in die kalten Kreise der Gesellschaft über, wo manches Unbedeutende oft dadurch eine seltsame Wichtigkeit erhielt. Er war nicht glücklich. Geteilt zwischen Schwärmerei und Wirklichkeit, machte er sich oft Pläne, sein Leben auf eine ungewöhnliche Art zu genießen, und ließ sich dann von Kleinigkeiten bestimmen, bei der gewohnten Lebensweise zu bleiben. Er wünschte, einen entscheidenden Schritt zu tun, und scheute gleichwohl das Aufsehen, welches dieser unter seinen Bekannten machen würde. So hatte er von gesellschaftlichen Verhältnissen umstrickt und bestimmt ein rauschendes Leben ergriffen, ohne Geschmack dafür zu haben, und lebte mit aller Sehnsucht und gefühlvoller, interessanter Unterhaltung in einer immerwährenden leeren Zerstreuung. Ein ewiger Sklave von fremder Meinung und eigenem Gefühl ergriff er jedes Luftbild der Fantasie mit der Hoffnung, sein Glück und seine Freiheit darin zu finden. Indessen gab ihm eben dies Unruhige, Unbestimmte seines Gemüts, verbunden mit schönen Auslagen, mit Bildung und einer schönen Gestalt für zärtliche, unbefangene Herzen, einen bezaubernden, unwiderstehlichen Reiz. Antoniens Schönheit und Talente hatten zuerst Sebergs Aufmerksamkeit erregt, und ihre Feinheit, die nicht Feinheit schien, mit der sie seinen Lieblingsideen zu schmeicheln wusste, vollendete den Eindruck, den jene angefangen hatten. Antonie war das einzige Kind eines mehr glänzenden als reichen Hauses und die größte Hoffnung desselben. Sie war eine von jenen feinen weiblichen Wesen, die ewig nur nach leichten, angenehmen Eindrücken haschen und die entschiedenste Selbstzucht unter einer gefälligen, liebenswürdigen Außenseite zu verbergen wissen. Da sie den Plan hatte, nach dem gemeinen Sinn ihr Glück zu machen, so war ihr wohl auf Seeberg gefallen, der für eine der glänzendsten Partien galt und leicht zu beherrschen schien. Alles gelang ihr. Ihre Familie war über diese Heirat entzückt, und Seebergs Verwandte glaubten, sein Glück durch den Besitz einer so vortrefflichen Gattin auf immer gesichert. Aber welch ein gänzlicher Mangel von Harmonie, den nur Klugheit, tugendlicher Leichtsinn und gemeinschaftlicher Hang zum Vergnügen eine Zeit lang bedecken konnte, war zwischen diesen beiden. Beide liebten die munteren Freuden des Lebens, aber wenn Seeberg überall Gefühl und Bedeutung hineinzulegen strebte, suchte Antonie, diese gerade hinwegzudrängen. Wenn Antonie sich durch das Leben einen bequemen und sicheren Weg zu bahnen suchte, voll ewigen Sonnenscheins, wo keine Vertiefungen, keine Krümmungen sie in ihrem ruhigen Sinnengenuss störten, wo nur die am Wege Stehenden mit Verwunderung auf sie sahen und ihr Blumen zuwarfen, so liebte Seeberg den romantischen Pfad voll weiter, idealischer Aussichten und stiller, heimlicher Stellen, wo Schatten und Licht wechselte und alles die Seele ergriff und rührte. Und wenn seine Fehler selbst sich ein ungewöhnliches, romantisches Ansehen zu geben wussten, so waren Antoniens Fehler gerade von der Art, dass sie eben diesen Geschmack auf das Schmerzlichste beleidigten. Seeberg war durch die Art seiner Bekanntschaft mit Marien auf das Lebhafteste gerührt worden, und der erste schwärmerische Eindruck verlor nichts von seiner Stärke, da er sie bei dem freundlichen Tageslicht und in dem sanften Morgenanzug noch unendlich reizender wiedergefunden hatte. Aber die durch den Umgang mit Menschen erlangte Gewalt, in den meisten Fällen über den Ausbruch seines Gefühles zu gebieten, half ihm, sich bald in die neuen Verhältnisse zu finden und einen leichten, zwanglosen Ton unter ihnen festzusetzen. Jener bedeutende Abend war vor jetzt nicht weiter erwähnt und schien wie ein lieblicher Traum nur halb verworren, ihnen vorzuschweben. Er hatte von Antonien, Mariens nähere Verhältnis erfahren. Er wusste, dass er sie täglich sehen, täglich ungezwungen mit ihr gehen konnte. Und diese reizende Aussicht bannte auch lange Zeit jeden Gedanken an die Folgen, welche ein näherer Umgang für ihn und Marien haben könnte. Die schöne Natur seiner Geliebten, die stille Notwendigkeit ihres Werts erfüllten ihn mit schwärmerischer Achtung, und ihr frischer, unentkräfteter Sinn für alle Freuden des Lebens fesselten jede jugendliche Neigung unwiderstehlich an sie. Mit jedem Tage konnte er sie mit neuen Gegenständen bekannt machen, ihr einen angenehmen Genuss gewähren, und er genoss das höchste Glück der Erde, die, die er liebte, ganz glücklich zu machen. Seit ihrer Unterredung mit Brandem hatte sich Marie bei Mitteilung vieles erleichtert, um vieles zufriedener gefühlt. In ihrer Unbefangenheit schien es ihr am sichersten, sich gerade an Antonien selbst zu wenden und diese zu fragen, ob sie Seeberg zu sehen dürfte. Antonie, welche diesen gegenseitigen Geschmack gerade damals aus besonderen Gründen vollkommen am rechten Orte fand, hatte ihr gesagt, was sie fühlte, sei nur ein sehr gerechtes Wohlwollen, und es stünde überhaupt nicht in unserer Macht, unseren Empfindungen zu gebieten. Marie beruhigte sich immer mehr. »Soll ich mein Auge und mein Gefühl den göttlichen Eindrücken, schönen und vorzüglichen, verschließen?« dachte sie. »Da ich nichts wünsche, als ihn zu sehen, ihn uneigennützig zu lieben, was kann Antoniens Verhältnis dabei leiden?« Regten sich hierüber ja noch Zweifel, so wusste sie die Liebe, die, wie wir wissen, ihre eigene Philosophie hat, alle befriedigend aufzulösen, und so überließ sie sich sorgenlos einer Neigung, die sie glücklich machte. Sie betrug sich gegen Seeberg mit aller der lieblichen Wahrheit und Innigkeit des Gefühls, die stets die freundlichen Begleiterinnen der ersten Liebe sind. Mit stillem Vergnügen bemerkte sie an ihrem feingebildeten Freund diese höhere Kultur, deren Mangel sie an sich nur allzu wohl fühlte, und ihr Umgang gewann durch diese Verschiedenheit einen neuen Reiz. Marie lernte die Welt gerade in dem Alter kennen, wo sie uns am goldensten erscheint und wo Entfernungen von ihr die Fantasie oft schmerzbar spannt, die Sehnsucht reizt und die holden Tage der Jugend trübt. Wo andere kaum noch den Schatten der Freunde festhielten und von tausend Rücksichten um ihr Vergnügen betrogen wurden, genoss sie mit einer Herzlichkeit, die alles um sie her entzückte. Spazierfahrten, Schauspiel, Gesellschaft, alles hatte für sie einen wunderbaren, süßen Reiz. Überall fand sie den Geliebten, und überall genoss sie alles durch ihn und mit ihm. Liebe, Neuheit, Jugend und Sorglosigkeit vereinten sich, ihr diese Zeit zum Himmel umzuschaffen. Ein harmonisches Licht umfloß vor ihrem Auge die Welt, alle Gegenstände kleideten sich in die Farbe der Liebe, und das Gemeinste, Gleichgültigste erhielt durch sie eine geheime, süße Bedeutung. Der treue Brandem sah indessen diese bedauernde Neigung mit bitterer Resignation und schmerzlicher, täglich wachsender Besorgnis zu, aber er sah auch auf der anderen Seite, wie Mariens Gemüt mitten unter diesen gefährlichen Verhältnissen und den feinen Verführungen des Beispiels an seiner ursprünglichen Reinheit und Wahrheit festhielt, und wenn er Seebergs Glück beneidete, so tröstete ihn der Gedanke, allein der Vertraute dieser unverdorbenen Seele zu sein. Zuweilen, wenn er an sein ihrem Vater gegebenes Versprechen dachte, überfiel ihn wohl ein Grauen. Aber wenn ihn dann Marie mit immer gleicher Herzlichkeit und Freude empfing, sie alle ihr Glück, ihre Erfahrungen und ihre Zweifel bei ihm niederlegte und überall der Natur getreu blieb, dann fasste er wieder neue Hoffnung, neuen Mut. Indessen wandte er alles an, ihr von dieser Zeit so viel Gewinn als möglich zu verschaffen. Ihr Talent für Gesang und Spiel bildete sich unter seiner Leitung zu einer seltenen Vortrefflichkeit. Ihr Verstand gewann täglich mehr an Reife, und noch manche Anlage entwickelte sich durch seine Sorgfalt leicht und schön bei ihr. Jetzt aber zwang ihn eine Reise, die er zum Besten seiner Familie tun musste, zu einer Entfernung, die mehrere Wochen lang dauern konnte. Der Gedanke, Marien in ihren Verhältnissen allein zu lassen, dünkte ihn mit Recht unerträglich, gleichwohl hielt er diese Regung zuweilen für eine Wirkung von Eifersucht, der er durchaus nicht unterliegen wollte. So schwankte er eine Zeit lang, bis er endlich beschloss, dem alten Anton zu schreiben, dass er seine Tochter auf einige Zeit zu sich holen möchte. Indessen war die Zeit verflossen, die Antwort blieb aus, und Brandem sah sich gezwungen, ohne sie erwarten zu können, mit düstern Ahndungen abzureisen. Bald nach seiner Abreise erhielt Marie einen lang gewünschten Brief. Seit einiger Zeit hatte sie die Nachrichten von ihrem Vater, die sie immer mit inniger Freude empfing und beantwortete, vergeblich entgegengesehen. Der Brief war von ihrem alten Freunde, dem Prediger, und enthielt den Wunsch, dass sie so schnell als möglich zurückkommen möchte, weil ihr Vater gefährlich krank sei. Marie erwachte endlich aus ihrem langen, süßen Traum und sah zum ersten Mal den goldenen Schimmer des Lebens verbleichen. Gegenwart und Zukunft lagen schwer auf ihr. Mit möglichster Eil bereitete sie sich zur Reise, sagte Seeberg und Antonien ein beklommenes, inniges Lebewohl und verließ in tiefer Betäubung den Ort, wo sie so viele Freuden genossen hatte. Welch eine Reise war dies für Marien! Eine Menge verworrener, düsterer Bilder umgaben, peinigten sie, und es war ihr unmöglich, zu einer klaren Vorstellung ihres Zustandes zu gelangen. Je näher sie dem Dörfchen kam, desto lebhafter ward das Bild ihres Vaters, ach, ihres vielleicht sterbenden Vaters. Als sie an ihre Wohnung kam, war alles still und tot. Die herbstlichen Abendwinde säuselten schauerlich durch die Buchenlaube des Gärtchens. Beim Eingang empfing sie der Prediger mit stummer Trauer. Sein Brief war liegen geblieben. Anton war nicht mehr. In Lebensmüden deckte schon seit einigen Tagen die mütterliche Erde. Marie war zerstört, zu Boden gedrückt. Der Prediger unterhielt sie die ganze Nacht durch mit sanften Tröstungen, milder Teilnahme, mit den Lehren, dem letzten Willen des abgeschiedenen Vaters. Am andern Morgen besuchte sie sein Grab. Der Tag war hell, ohne heiter zu sein. Eine kalte, bestimmte Beleuchtung, wie das Licht der Vernunft, wenn der holde Zauber der Jugend verweht ist und kein lieblicher Wahn die Wirklichkeit mehr vergoldet, bezeichnete die fernsten Gegenstände deutlich und klar. Schwarz und in Trauer stand der dunkle Wald. Kein wankender Strahl begrenzte sein Haupt. Kein lieblicher Duft wallte an den Bergen empor. Alles schwieg, und einsam ertönte nur zuweilen das Lied des herbstlichen Vogels über das Feld. Antons Grabhügel streckte sich einsam dahin. Nur einzelne melancholische Tannen streuten sparsame Schatten über den Boden. Ein einsamer schwarzer Vogel flog schüchtern auf. Mariens Herz war kalt und schlug nicht mehr. Die Schauer des Todes gingen vor ihrer Seele vorüber. Wie ein aufgerolltes Gemälde lag das Leben ihres Vaters vor ihr da, und auf der öden Rückseite stand mit schwarzen Zügen das Grab. Ihr Herz hatte alles verlassen, allem entsagt. »Oh, was ist es, was ist es?« rief sie schmerzhaft aus. »Dass wir mit so unendlicher Sehnsucht unseren Lieben in das andere Leben nachblicken.« So vergingen mehrere Tage. Die Natur fand ihr Herz zum ersten Male der Freude verschlossen, und eine schwermütige Sehnsucht verlängerte die Stunden, die ehemals unter jugendlichen Hoffnungen und verworrenen Phantasien oft so schnell verschwunden waren. Indessen frischte die Zeit die Bilder der letztvergangenen Tage gar bald wieder auf, und sie traten umso lebhafter hervor, je stärker sie gegen das Einsame und Traurige der Gegenwärtigen abstachen. Wie das Auge, das ihm zu nahe liegt, nur undeutlich und ungewiss wahrnimmt, so fasst das Herz in einer glücklichen Gegenwart sich kaum. Erst in einiger Entfernung tritt das süße Bild deutlicher hervor, und der Zauberduft der Vergangenheit wirft einen idealischen Schein auf die holden Szenen, die sich in der Gegenwart verworren um uns her drängen. Dann bestimmt erst Entfernung die Stärke der empfangenen Eindrücke. Manche, die uns in der Gegenwart zu beschäftigen schienen, verwehen beim Hauch der Entfernung. Wie nasse Farben sind sie weggewischt. Andere sind tief in die Seele eingewurzelt. Wir denken an sie, ohne daran zu denken. Die leiseste Ähnlichkeit malt sie uns aufs Lebendigste wieder hin. Sie stehen mit uns auf und verflechten sich in unsere Träume. Jetzt erst begriff Marie, wie teuer ihr Seeberg sei. Einsamkeit und Entfernung erhoben ihr Andenken an ihn zur Schwärmerei, ihre Neigung zur Leidenschaft, sein Bild zum Gotte. Einst hatte sie sich zu ihren Träumereien eine der romantischsten Stellen der Gegend ausgesucht. Jenes Plätzchen war es, wo einst ihre Seele mit voller, schneller Entfaltung die ersten Versuche zur Tonkunst gewagt hatte. Die Erinnerung jener Stunde drang mit süßer Gewalt in ihr Herz, und ein schnelles, aber noch unentwickeltes Gefühl schien ihr den Einfluss und die Beziehung derselben auf ihr ganzes Leben dunkel, aber freudig anzudeuten. Dem Bilde weiter nachsinnend sah sie in die Flut, und das ewig fliehende und ewig bleibende Spiel der Wellen hatte sie in stille Vergessenheit gewiegt, als auf einmal die Zweige hinter ihr rauschten und sie bei schneller Wendung den Kommenden mit süßem Schrecken für Seeberg erkannte. Wie feurig war ihr Wiedersehen! Hier in voller, ungestörter Freiheit, wo das Romantische der Gegend, der rührende Reiz des Ländlichen, das Feierliche der Einsamkeit, alle Empfindungen erhöhte und spannte, dachten sie nicht daran, einander ihre Gefühle verhehlen zu wollen. Mit kindlicher Genauigkeit schilderten sie sich alle Nuancen derselben, bestanden, dass dies Liebe sei, und mit diesem Worte schienen alle Schranken der Verhältnisse vor ihnen niederzufallen und eine heilige Notwendigkeit, ihre Neigung zu rechtfertigen. Seeberg hatte die Trennung von Marien ganz unerträglich gefunden. Und Antonie, die sich seit einiger Zeit nicht mehr gegen ihn vernachlässigt, weil ein anderer Plan sie beschäftigte und ihm tausendlichen Stoff zu klagen gab, der sich gleichwohl mehr fühlen als sagen ließ, ward seinem Herzen immer fremder und ließ ihn den Mangel an Einklang immer merklicher fühlen. Indessen war ihre Verbindung schon zu weit gediehen. Beide Häuser und mit ihnen der ganze Kreis ihrer Bekanntschaft hielten sie für entschieden, und er glaubte erwarten zu müssen, dass die Zeit, seinen Entschluss mit Antonien zu brechen, durch irgendeinen günstigen Umstand erleichtern würde. Er ersann unterdessen ein milderes Mittel, seinen liebsten Traum mit Marien zu leben in Erfüllung zu setzen, und war jetzt zu ihr geeilt, um seinen Plan ihr mitzuteilen. Er schlug ihr vor, nach einem seiner ferngelegenen unbewohnten Güter zu reisen und dort in Freiheit der Liebe und dem Glück zu leben. Marie war überrascht. Mit einer neuen, sonderbaren Bewegung fühlte sie zum ersten Male die Notwendigkeit, einen entscheidenden Entschluss zu fassen und auf der Bühne des Lebens selbst eine von den Rollen zu übernehmen, die sie bisher nur in wahren oder erdichteten Darstellungen mit angenehmer Teilnahme von anderen hatte spielen sehen. Manches drängte sich jetzt vor ihrer Einbildungskraft, worüber sie sonst leicht hinweggesehen hatte. Welch eine Beruhigung wäre es ihr gewesen, jetzt mit Brandem nur eine Viertelstunde lang zu sprechen. Aber dieser treue Freund war fern, und sie wusste nicht einmal seinen jetzigen Aufenthalt. Mit dem Tod ihres Vaters waren alle Bänder, die sie an die menschliche Gesellschaft banden, zerrissen. Ihre Handlungen hatten auf keinen dritten Bezug, und wer auf der ganzen Welt konnte wohl ihr näher sein als der Geliebte? er jetzt zu einer schönen Existenz die Hand bot. Dennoch war sie zweifelhaft, und Seeberg machte ihr zärtliche Vorwürfe über ihre Bedenklichkeit. »Wenn zwei verwandte fühlende Seelen sich finden«, sagte er zu ihr, »im bunten Gewühl des Lebens, wo Tausende gleichgültig aneinander vorübergehen, sollen sie sich nicht lieben? Sollen sie ihr Glück, das Höchste, was die Natur gewährt, dem leeren Spiel der Umstände, in kalten Verhältnissen ihres Zeitalters aufopfern? Es ist leicht zu bestimmen, auf welche Seite sich die Waage neigt. Die Gewalt der jungen, zum ersten Male empfundene Neigung und die Lust am raschen, tätigen Genuss des Lebens unterstützen Seebergs Gründe zu lebhaft in Mariens Herzens, als dass sie hätte lange widerstehen können. Ihr Entschluss war gefasst. »Nun, wohl denn«, sagte sie, mit dem lieblichsten Ausdruck, den die vollkommenste innere Harmonie nur über ein Gesicht ausgießen kann. »Es ist ja mein einziges Glück, deine Geliebte zu sein. Ich bin, was ich sein will, und bin zufrieden.« Sie reisten ab. Marie fühlte sich wieder ganz glücklich. Sie fühlte, dass die schönste Zeit ihres Lebens noch nicht vorüber sei. In der lachenden Gestalt der Neuheit fand sie alle ihre frühere Jugendempfindungen wieder. Mit dem Geliebten in froher Ungebundenheit der freien Welt zu genießen, jede Kleinigkeit durch seine Nähe ein höheres Interesse gewinnen zu sehen, jede Unannehmlichkeit nur halb und jede Freude doppelt zu empfinden, was hätte ihrem Glücke noch fehlen können? Sie kamen in das Dörfchen, das in einer einsamen, düstern Gegend lag. Ein altes, lange unbewohnt gebliebenes Wohnhaus, wo sie mit lachendem Mute keine Bequemlichkeit fanden. Und keine vermissten, nahm sie auf. Sparsam gaukelten jetzt die bunten Freuden des Lebens um Mariens Stunden, und manche Sorge erfüllte die leere Stelle. Aber ihr waren es geliebte Sorgen, und die höheren Freuden harmonischer Seelen schienen ihr an Stärke zu gewinnen. Sie gewöhnte sich mit Lust an ein stilles, tätiges Leben. Oft kürzte Muße die Stunden, und die süße Trunkenheit der ersten Liebe klang auf den zarten Schwingen des Gesangs mächtiger in der liebenden Herzen. Auch Seeberg genoss, was er nur selten in seinem Leben gefühlt hatte, eines heitern, ruhigen Glücks. Seine stillen, einfachen Freuden kontrastierten lange zu ihrem Vorteil mit seinen ehemaligen Genüssen, und das Selbstgefällige der freien, eigenen Wahl erhielt ihn in froher, gespannter Stimmung. An einem Nachmittage sahen sie einen wohlgebildeten jungen Mann, von einem Bedienten begleitet, in ihr Tor hereinreiten. Ihre Neugierde, wer der unbekannte Gast sein möchte, war bald gestillt. Eine ereilte rasch die Treppe herauf und trat ins Zimmer. Es war Antonie. Eine reizende Erscheinung trat sie herein, mit freiem, gebildeten Anstand, und nach einer kurzen Unterhaltung erklärte sie sich über den Grund ihres Besuchs. »Seeberg«, sagte sie mit bedeutendem, sichern Akzente, »ich liebe dich«, wie ich vielleicht keinen Mann je lieben werde. Schien ich einst kälter, so tat ich mir Gewalt an, und es geschah einzig in der Absicht, dich deiner neuen Liebe frei und ungestört genießen zu lassen. Aber immer schmeichelte mir die Hoffnung, dein Herz werde einst zu mir zurückkehren. Jetzt entsage ich dieser Betrügerin. Mein einziger Wunsch ist, dich ganz zufrieden zu sehen. Mein einziger Schmerz, so lange ein Hindernis dieses Glücks gewesen zu sein. Ich klage nicht über dich. War es deine Schuld, dass ich deine Liebe nicht zu erhalten wusste? Der einzige Grund, der mich hierher geführt, ist, mit dir die Mittel zu verabreden, wie unsere Verbindung am leichtesten zu trennen ist, und dich zu versichern, dass ich, selbst vor der Welt, gern zuerst die Hand dazu bieten will, wenn deine Zufriedenheit es erfordert. Seeberg befand sich in einer sonderbaren Verwirrung. Sein treuloser Hang zum Sonderbaren legte in diese, seine Eigenliebe so schmeichelhafte Erklärung, einen geheimen Zanker. Und Antonions Bild gewann in seinem Herzen bald seine vorigen Rechte wieder. Er konnte und wollte sich über nichts erklären, und Antonie, die ihren Zweck erreicht sah, verließ ihn mit der Versicherung, dass sie nun eigenmächtig für ihn handeln werde. Antonie hatte in Seeberg freilich nur das Mittel, ihren Ehrgeiz zu befriedigen und sich einer bequemen, angenehmen Lage zu versichern, geliebt und folglich den Verlust seines Herzens mit großer Ruhe ertragen können. Ihr waren die geheimen Seligkeiten und Qualen zartfühlender Seelen, die nach etwas Höheren streben und durch Irrtümer selbst sich bilden, ewig fremd. Sie besaß dagegen jene bequeme Klugheit, die in der Welt so vortreffliche Dienste leistet, und verstand mit schneller Besonnenheit, bei allem, was geschah, ihren Vorteil wahrzunehmen. Als sie Seebergs Neigung für Marien zuerst bemerkte, war eben damals ein junger Prinz in ihren Zirkel getreten, der, wie ein neu aufgegangener Stern, alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Antonien, die in ihm bald einen Bewunderer fand und dadurch eine weitere Sphäre für ihre Wünsche eröffnet sah, war es höchst willkommen, dass sie auf diese Art Zeit gewann, ihre Pläne mit dem jungen, feurigen Fürstensohne im Stillen zu verfolgen, ohne deshalb Seeberg ganz aufgeben zu müssen. Indessen verschwand mit der Abreise des Prinzen diese schöne Hoffnung gänzlich. Die Erinnerung an Seeberg und ihre vorigen Ideen kehrten lebhafter zurück, und wenn es auch nicht Liebe war, die ihr sein Bild zurückrief, so war doch auch ein leichtes, mehr durch Gewohnheit als Neigung entstandenes Interesse dabei im Spiel, welches durch Entfernung und Hindernisse größeren Reiz erhielt. Scharfsinnig hatte sie Seebergs Charakter durchschaut, nach diesem ihre Aufführungen entworfen, und der Erfolg bewies, dass sie eine feine Menschenkennerin war. Ende von Abschnitt 1.